Nicht wechseln kann, nehme ich gern das Geld zurück. In alle Läden ging ich hinein. Bei hübschen Mädchen kaufte ich ein. Warum ist ein Kuss nicht grad so gut wie Geld? Dann wär es doch noch mal so schön, unser Leben auf der Welt.